Morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Fasten your seatbelt. Gurte dich an. Hold on tight. Halte dich fest. Because we will talk about the kingdom. Denn wir sprechen über das Königreich. We could actually talk about it for a few months. Tatsächlich könnten wir einige Monate lang darüber sprechen. But we're not going to do that. Aber das werden wir nicht tun. But you know, once you understand that there are only two kingdoms and you have to be surrendered to one of those two. Wenn du verstehst, dass es nur zwei Königreiche gibt und dass du dich einem der beiden hingeben musst, suddenly everything becomes very different. Wird plötzlich alles ganz anders. Let me give you a beautiful illustration here. Ich möchte dir hier eine schöne Illustration geben. You know, Christians believe that they have authority over the devil. Christen glauben, dass sie über den Teufel Autorität haben. Simply because they're Christians. Einfach weil sie Christen sind. But I don't believe that. Doch, das glaube ich nicht. Here's what I truly believe. Hier ist, was ich wirklich glaube. That all authority has been given to Jesus Christ, which he clearly said. Alle Autorität wurde Jesus Christus gegeben, was er deutlich sagte. You know, Jesus said it in Matthew chapter 28. Jesus sagte dies in Matthäus 28. The Bible says in Romans 13 that all authority is from God. Die Bibel sagt in Römer 13, dass alle Autorität von Gott kommt. The Bible tells us in 1 Corinthians 11 that the highest authority is from God. Every authority flows down from him. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 11, dass die höchste Autorität von Gott ist und jede Autorität von ihm kommt. So what does it mean? Was bedeutet das? So that means that within the kingdom of God, God is the ultimate authority. Das bedeutet, dass im Königreich Gottes Gott die absolute Autorität ist. Because it's the kingdom of God. Denn es ist das Königreich Gottes. So God is the one who sets the rules. Gott ist derjenige, der die Regeln setzt. Now anybody who is in that kingdom, jeder, der in diesem Königreich ist, and listen to this, and surrendered to that king. Und hör dir das an, und sich diesem König unterworfen hat. Because the kingdom of God is actually expressed through the King Jesus. Denn das Königreich Gottes wird tatsächlich durch König Jesus zum Ausdruck gebracht. He's the King. Er ist der König. And that King has a lot of other kings with him. Und dieser König hat viele andere Könige bei sich. Which is you and me. Das sind du und ich. That's why Jesus is called the King of Kings. Deswegen wird Jesus der König der Könige genannt. All of us who are children of God, we are also kings. Wir alle, die wir Kinder Gottes sind, sind auch Könige. Supposed to be surrendered to the ultimate authority of the King Jesus, the King of Kings. Die der obersten Autorität des Königs Jesus unterworfen sein sollten. Revelation 1 verse 5 says. Offenbarung 1, 6 sagt. It says that we are a kingdom of priests. Dass wir ein Königreich von Priestern sind. So you are a king, I am a king. Du bist ein König, ich bin ein König. But here is what many people don't understand. Hier ist, was viele Menschen nicht verstehen. The only way I have any authority within that kingdom. Die einzige Möglichkeit, in diesem Königreich Autorität zu haben. The absolute only way. Die absolut einzige Möglichkeit ist. Is if I work submitted and surrendered to the supreme authority in that kingdom. Wenn ich dieser höchsten Autorität in diesem Königreich unterworfen und hingegeben bin. You see, Christians think that just because they're Christians, they now have authority. Christen denken, dass sie Autorität haben, weil sie einfach Christen sind. And this is only partly true. Dies stimmt nur zum Teil. You know, you have authority because you're Christian, but only as long as you are under the highest authority. Du hast Autorität, weil du ein Christ bist, jedoch nur so lange du unter der höheren Autorität herrschst. So, let me give you a very simple scripture to prove that. Um dies zu beweisen, gebe ich dir eine sehr einfache Bibelstelle. You know, we have this idea that, you know, just resist the devil and he will flee from it. Wir haben diese Idee, widerstehe dem Teufel und er wird von dir fliehen. But that's literally one sentence cut in half. Aber das ist buchstäblich ein um die Hälfte gekürzter Satz. Because James chapter 4 verse 7 says this. Jakobus 4 Vers 7 sagt. Submit to God. Unterwerft euch nun Gott. Resist the devil. Widersteht aber dem Teufel. And he will flee from you. Und er wird von euch fliehen. See, why does it not simply say, hey, just resist the devil and he's going to flee from you? Warum heißt es nicht einfach, hey, widerstehe einfach dem Teufel und er wird von dir fliehen? I tell you why. Ich sage dir warum. Because the devil is in a kingdom. Der Teufel ist in einem Königreich. And the devil knows exactly how authority in the kingdom works. Und der Teufel weiß genau, wie Autorität in einem Königreich funktioniert. You remember the story in Acts? Es gibt einen Bericht in der Apostelgeschichte. You know, when the seven sons of Sheba said, in the name of Jesus, whom Paul preaches, go and try to take authority over the kingdom of darkness. Wo die sieben Söhne von Sheba sagten, im Namen von Jesus, den Paulus predigt, geht. Sie versuchen so, Autorität über das Reich der Finsternis zu erlangen. You know, they said, in the name of Jesus, which Paul preaches. Sie sagten, im Namen Jesu, den Paulus predigt. And you know, and those demons, they literally ripped those guys to pieces and left them naked. Diese Dämonen aber rissen ihnen buchstäblich die Kleider in Stücke vom Leib und ließen sie nackt zurück. Why? Warum? These demons even said, Jesus we know, Paul we know, but who are you? Diese Dämonen sagten sogar, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? You see, they recognized the authority of Jesus. Sie anerkannten die Autorität von Jesus. They recognized the authority of Paul, who was surrendered to the King Jesus. Sie anerkannten die Autorität von Paulus, der dem König Jesus hingegeben war. But you can't walk into the kingdom and use the name of the king unless you surrender to the king. Jedoch kannst du nicht im Königreich wandeln und den Namen des Königs benutzen, wenn du dich nicht dem König unterworfen hast. So what do we do? Also was machen wir? We are not surrendered to the king and then we shout in the name of Jesus, in the name of Jesus and think it's some kind of magic formula. Wir sind dem König nicht ergeben und sagen in Jesu Namen und denken, dass dies eine magische Formel ist. But in the kingdom, the whole spiritual world recognizes authority. It doesn't have an option. Im Königreich erkennt die gesamte geistliche Welt die Autorität an. Sie hat keine Wahl. So surrender to God, submit to God, resist the devil and he will flee. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. So I'm gonna challenge you here a little bit. Ich fordere dich hier ein wenig heraus. You know, you can be a Christian saved by the blood and the power of Jesus Christ. Du kannst ein Christ sein, gerettet durch das Blut und die Kraft von Jesus Christus. And you can have many areas completely surrendered to the King Jesus Christ. Du kannst viele Bereiche in deinem Leben haben, die du vollkommen Jesus übergeben hast. But the area of finances you have not surrendered to the King Jesus. Doch den Bereich der Finanzen hast du nicht vollkommen dem König Jesus übergeben. Now you can't exercise authority in that area. Nun kannst du in diesem Bereich keine Autorität ausüben. You can shout, you can scream, you can do whatever you want. Du kannst rufen, du kannst schreien, du kannst tun, was auch immer du willst. The only way authority functions within a kingdom if you are under the authority of the king. Die einzige Möglichkeit, wie Autorität in einem Königreich funktioniert, ist, wenn du unter der Autorität des Königs bist. But since there are only two kingdoms, darkness and light, da es nur zwei Königreiche gibt, Finsternis und Licht, you are always acting within the structure of one of those kingdoms. Handelst du immer innerhalb der Strukturen eines dieser beiden Königreiche. So you have been put into the kingdom of God, the kingdom of light, the kingdom of love. Du wurdest in das Königreich Gottes, des Lichts und der Liebe hineingestellt. By faith. Durch Glauben. You are in that kingdom. Du bist in diesem Königreich. But that doesn't mean you're experiencing the kingdom. Das bedeutet nicht, dass du dieses Königreich erlebst. Because you can surrender areas of your life to another kingdom, which is the kingdom of darkness. Denn du kannst Bereiche deines Lebens einem anderen Königreich unterwerfen, dem Königreich der Finsternis. What a thought. Was für ein Gedanke.